Kapitel 25. Eine strenge Ermahnung. Die Bibel drückt sich sehr deutlich Menschen gegenüber aus, die unwillig sind zu arbeiten. Schauen wir uns 2. Thessalonicher 3, 6-12 an. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. In Vers 10 heißt es: Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das sind sehr harte Worte, die Bibel hier gebraucht. Paulus sagt: Sie gebieten ihnen das und schlagen es ihnen nicht vor. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Es heißt hier nicht: Wenn jemand nicht arbeiten kann. Ich bin mir bewusst, dass es Situationen gibt, in denen es aus unterschiedlichen Gründen den für Menschen nicht möglich ist, zu arbeiten. Wir müssen mit Menschen, die arbeiten möchten, es aber aus irgendeinem Grund nicht können, Mitgefühl haben und ihnen helfen. Das gilt auch für Menschen, die arbeiten möchten, aber keine Arbeitsstelle finden können. Als wir anfingen in Österreich Gemeinde zu bauen und die Menschen, die sich bekehrten, in Jüngerschaft hineinnahmen, begegneten wir folgendem Problem: Faulheit wurde leider durch die österreichische Regierung unterstützt. Wenn Menschen arbeitslos waren, bekamen sie von der Regierung ein monatliches Einkommen, ähnlich wie ein Gehalt, was damals ein recht hoher Betrag war. Das ermöglichte ihnen, auch ohne Arbeit ein angenehmes Leben zu führen. Wenn sie sich entschlossen, nicht zu arbeiten, würden sie einige Jahre lang von der Regierung Geld bekommen. In unserer ersten Gemeinde gab es viele Leute, die aus einem Leben voller Drogen und Alkohol errettet wurden. Sie arbeiteten nicht, sondern lebten von diesen staatlichen Leistungen. Als wir anfingen, sie in Jüngerschaft zu führen und ihnen biblische Prinzipien über harte Arbeit zu vermitteln, wodurch Christus geehrt wird, reagierten die meisten darauf und ihr Leben veränderte sich. Aber es gab trotzdem immer wieder ein oder zwei, die sich weigerten zu arbeiten, egal wie oft wir mit ihnen darüber redeten. Die meisten dieser jungen Leute kamen an 7 Abenden der Woche zu uns nach Hause, weil sie die Gemeinschaft und Jüngerschaft suchten. Der Bi versorgte sie jeden Tag mit Essen, während sie da saßen und mir zuhörten, wie ich sie das Wort Gottes lehrte. Ich erinnere mich an den Tag, als der Bi zu mir sagte: Heute Abend werde ich jedem, der kommt, etwas zu essen geben, aber nicht diesem jungen Mann, der nicht arbeiten will. Ich war schockiert über ihre Aussage, denn ich wusste, wie gastfreundlich sie war und wie gerne sie Leute bewirtete. Ich antwortete: Du kannst doch nicht 25 Leuten etwas zu essen geben und nur einen außen vor lassen, der dann zugucken muss und hungrig bleibt. Sie zitierte aus 2. Thessalonicher 3,10: Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ich erkannte sehr schnell, dass wir, wenn wir diese jungen Leute wirklich lieb hatten, ihnen die Wahrheit aus Gottes Wort vermitteln mussten. So stimmte ich ihr zu, dass wir ihn, solange er unwillig war zu arbeiten, nicht mehr bei uns zu Hause verpflegen würden. Du musst verstehen, dass es sich nicht um einen jungen Mann handelte, der nicht arbeiten konnte. Wir hatten diesen jungen Mann geduldig in Jüngerschaft geführt und immer wieder gelehrt, aber er lehnte es weiterhin ab, zu arbeiten, und überließ sich der Faulheit. Er entschuldigte sich damit, dass er, wenn er arbeiten gehen würde, monatlich nur ungefähr 100 Euro mehr verdienen würde. Aber das sei es ihm nicht wert, weil er dafür jeden Tag früh aufstehen und hart arbeiten müsste. Er war mit 100 Euro weniger zufrieden, solange er nichts für das Geld tun brauchte. Als er an diesem Abend wie immer zu uns nach Hause kam, erklärten wir ihm, dass er nicht länger bei uns essen dürfe, weil er nicht willig war zu arbeiten, und zeigten ihm einmal mehr die Bibelstelle. Er dachte, das sei ein Scherz. Aber als er realisierte, dass es uns damit sehr ernst war, weil wir ihn wirklich lieb hatten und ihm helfen wollten, lernte er schließlich die Lektion, bekam eine Arbeit und gründete dann sogar ein eigenes Unternehmen.